Der umgehende Grubenbesitzer. Um Mitternacht geisterte auf der einstigen Schallergasse in Johanngeogenstadt der frühere Grubenbesitzer Schaller ohne Kopf umher. Den Kopf trägt er unter dem Arm. Mit den anderen Händen führte ein weißes Schaf. Schaller sei unschuldig enthauptet worden, weshalb er nun allnächtlich in seiner Heimat mit einem weißen Schaf erschiene. Als sich nämlich der reiche Fundgrüber Schaller über den damaligen prunkliebenden Kurfürsten missliebig ausgesprochen und zu wenig Abgaben entrichtet hätte, sei er verhaftet und nach Dresden abgeführt worden. Daselbst sei er ins Gefängnis geworfen worden und seitdem verschollen. Es heißt, er sei in Dresden heimlich mit dem Schwert hingerichtet worden sein. Ehe man aber Schaller abführte, habe er all sein Geld in einen Bergstollen vergraben. Dazu habe er einen Fetzen mit dem Wunsch gelegt, dass der Schatz so viele Jahre ungehoben ruhen solle, wie der Fetzen so Fäden hätte.